Deutschlandfunk. Das Feature. Große Kunst muss irritieren. Sie muss, stellt auch immer eine Krise dar. Es kommt zu einer Krise, wenn man mit ihr konfrontiert wird. Sie stellt einen Problemfall dar. Und einen Problemfall, der sich hoffentlich nicht lösen lässt, der aber immer wieder zu seiner Lösung einlädt. Das ist das Verführerische an Kunst. Dass Kunst uns immer sozusagen ein nacktes Bein zeigt und dann den Vorhang wieder schließt. Und ich muss mir den Rest dazu denken. Und diese Problemstellung, die muss Kunst haben, auch in Zukunft, für alle Zeiten, denke ich. Anfang, da wo es anfängt. Jeder, der kommt, bestimmt den Anfang. Auf offener Bühne und mit großer Wirkung. Mach mit. Heute Abend im Kulturpark Wuppertal, 22.30 Uhr. Das ganz große neue Ding, was ich mir vorstelle, besteht weniger darin, dass jetzt jemand kommt, der in einer bisher ungeahnten Ästhetik neue Bilder schafft, sondern dass wir vor allem ganz neue Möglichkeiten entwickeln, mit dem ganzen kulturellen Bestand umzugehen und ihn so aufzumischen, so neu zu organisieren, dass wir damit erst einmal voll beschäftigt sind und gar nicht das Bedürfnis haben, jetzt noch einmal das alles beiseite zu wischen, um was ganz anderes zu machen. Es geht um eine gute Öffentlichkeitsarbeit, es geht darum, eine originelle Idee zu entwickeln. Es geht darum, am Markt präsent zu sein und sich selber so zu positionieren, dass man sich durchsetzen kann. Es kommt darauf an, das, was in der Luft liegt, auch aufzuschnappen und es in eine originelle Perspektive umzuformulieren. Aber Originalität, das ist natürlich wichtig. Das Theater, die Kunst, den Film, den ich mir vorstelle, hat vielleicht eine Wirkung wie eine Droge, eine Tripwirkung. Manche sehen ja Drogenerfahrungen als Erfahrung der Selbstfindung und als Möglichkeiten, irgendeiner Wahrheit auf die Spur zu kommen. Und ich glaube, darum geht es. Darum geht es im Kern dieses Erhabenen, diesem je ne sais quoi, tun sich neue Türen auf. Wenn wir wüssten, wie die Zukunft aussehen würde, dann wären wir beide jetzt berühmt. Dann würde ich es Ihnen erzählen und wir beide machen es dann und dann sind wir irgendwie richtig berühmt. Da wir es beide nicht wissen, sitzen wir jetzt noch hier und rätseln so ein bisschen und sind nur so halb berühmt. Ja, das ist auch der Gedanke, dass wir beide jetzt hier sitzen und spekulieren und dadurch auch was schaffen, was vielleicht irgendwann möglich wird. Wir schaffen es schon jetzt und zwar indem wir darüber sprechen. Das nächste große Ding. Kunstbetrachtungen aus der Zukunft. Von Annegret Arnold. Heute hat man in der Kunst ja schnell den Eindruck, dass gar nichts mehr Neues kommen kann. Einfach, weil alles in irgendeiner Form schon mal da war. Also es gab jemanden, der den ersten Pinselstrich getan hat. Es gab jemanden, der den Pinselstrich verweigert hat. Jemanden, der sich von der Leinwand gelöst und jemanden, der sie zerstört hat. Es gab jemanden, der die bildende Kunst zum ersten Mal mit anderen Kunstformen verbrüdert hat. Oder jemanden, der statt eines Bildes einfach ein schwarzes Quadrat gemalt hat und so weiter und so weiter. In ähnlicher Weise könnte man das natürlich auch für andere Kunstrichtungen, für die Musik oder die Literatur oder das Theater durchdeklinieren. Glauben Sie, Herr Ulrich, dass etwas ganz Neues in der Kunst heute überhaupt noch entstehen kann? Also wenn wir den Blick in die Kultur zurückwerfen, stellen wir fest, dass es eigentlich zu allen Zeiten gelungen ist, etwas Neues wieder in die Welt zu bringen, obwohl auch zu allen Zeiten es die Skepsis gab, ob es denn noch einmal möglich sein würde, etwas Neues zu schaffen. Der Kunstwissenschaftler Wolfgang Ulrich. Insofern bin ich da eigentlich ganz gelassen und zuversichtlich und glaube, dass natürlich auch heute genauso wie zu allen anderen Zeiten etwas Neues, auch etwas völlig Neues möglich sein wird. Wir werden es dann wissen, wenn es soweit ist. Blackbox Tornado, da war dann eben Isländer an der Percussion und dann auch noch ein Engländer an so konventionellem Instrumentarium, also sprich Gitarre und Bass. Und das war deswegen auch so interessant, weil die umgeschalten haben von analogem auf elektronisches Instrumentarium. Sowas finde ich immer interessant. Also die haben erstmal angefangen mit konventionellen Liedern, Songs. Klassisch dann ging es über in so eine Phase, wo nur am Computer rumgeschraubt worden ist, was normalerweise Fahrt ist, aber die haben da wirklich eben keinen Dancefloor-Kram gemacht, sondern irgendwie ganz was anderes, nämlich melodische Sachen gebaut. Und es war klar, dass sich da irgendwie in dem elektronischen Kram auch das Verständnis der neuen Musik spiegelt, die eben Geräusch, Klang und Stille gleichberechtigt denkt schon mal. Und das ist auf eine bestimmte Art und Weise ein akademischer Ansatz, aber es war sehr melodiös dann wieder. Und nicht wieder diese Bum-Bum-Bum-Struktur. Entschuldigung, wenn ich dich mal kurz unterbreche, was sozusagen den Sound anging, was so die Themensetzung von dieser Band anging. Wir sind mittlerweile angekommen, glaube ich, in dem Raum. Oder du meintest vorhin, das Konzert, das eigentliche Konzert fand dann statt irgendwo im dritten Untergeschoss in einem ziemlich hohen, kubusförmigen Raum, der ja an der einen Seite offen ist. Ganz hinten sieht man noch so schwarze, schattenhafte Vorhänge. Ja, also Black Box, White Cube, die standen quasi im Zentrum des White Cubes und waren aber über die Lautsprecher dann auch in andere Ecken des Raumes quasi vernetzt. Da kam der Schall von daher und das war natürlich eine schöne Erfahrung, die drei in der Mitte zu haben. Und ich glaube schon, dass die, habe ich jedenfalls so wahrgenommen, deutlich das auch gespürt haben, was das Publikum um sie rum macht. Also mit welcher Aufmerksamkeit die das aufnehmen, das war deutlich. Oh, übel ist natürlich auch wirklich der Geruch hier drin. Wir gehen jetzt irgendwie wieder in einen neuen Raum zurück Richtung Treppe. Wie ist denn das Publikum? Ah, man muss hier auch mit dem Lastenaufzug fahren, sehe ich gerade. Gab es keinen anderen Weg hier raus, nur mit diesem Lastenaufzug? Nee, es war eben dieses Labyrinth hier, was sehr Städtisches dann hat. Das fand ich auch interessant, sich da wieder dann drin zu verlieren. Also diese ganzen Gänge und diese tunnelartigen Gebäudeabteilungen. Hier im Aufzug, der natürlich auch eine Blackbox ist, auf eine bestimmte Art und Weise. Mit welchem Wort würdest du diesen Abend charakterisieren? Ich glaube, wir kommen tatsächlich zum Ausgang. Oh, Luft. Ja, es war einfach angenehm düster auf eine bestimmte Art und dann aber eben sperrig und irgendwie trotzdem schön. Also kann man sich dann einrichten, wohlfühlen irgendwie. Letzten Endes doch und mitgenommen fühlen. Irgendwas war schon immer neu. Das nächste große Ding. 1. Höhlenmalerei. 40.000 before present. Menschen fangen an, auf Felsen zu zeichnen. Tiere und Jagdszenen. Ab jetzt nicht mehr nur live, sondern auch auf der Wand. Was ist denn mit der Höhlenmalerei? Der Wille, der Wunsch, irgendwie schöpferisch aktiv zu werden, der Wille, kreativ zu sein, ist irgendwie was Menschengemachtes und zeigt sich eben schon in den ersten rudimentären Höhlenmalereien. Kann man natürlich so nennen. Also es kommt immer darauf an, wie man es definiert. Aber wenn man so eine Art subjektive Ausdrucksdimension damit reinsetzen will, dann würde man da vermutlich eher verneinen, dass es sich um Kunst handelt. Aber wir wissen natürlich so wahnsinnig wenig darüber, dass es die große Frage ist, ob wir an der Stelle überhaupt ernsthaft das kommentieren können, ob es sich dabei um Kunst im modernen Sinne des Wortes handelt. Ich kann mich an das Buch eines berühmten Kollegen erinnern, der zwischen Kunst und Bild unterschieden hat und der eigentlich davon ausgeht, dass es vor dem Mittelalter sowas wie Kunst überhaupt nicht gegeben hat. Irgendwas war schon immer neu. Das nächste große Ding. 2. Theater. 1000 vor Christus und früher. Menschen schlüpfen in Rollen. Andere schauen zu. Spiel, Rausch und Ritual. Ab jetzt vor Publikum. In der frühen Neuzeit war immer noch die Antike sozusagen das Vorbild. Es ging eigentlich darum, dass man die großen Meister der Antike wieder erreichen müsste. Und schon alleine das schloss natürlich aus, dass es irgendwas so völlig Neues gab. Also die Idee des ganz Neuen, würde ich jetzt aus meiner Position raus sagen, ist eigentlich erst eine, die vor dem 18. Jahrhundert so nicht denkbar ist. Die alte Pinakothek in München. 19 Säle, 47 Kabinette. Europäische Malerei vom 14. bis zum 18. Jahrhundert. Insgesamt sind hier etwa 700 Werke ausgestellt. Unter anderem von Albrecht Dürer, Peter Paul Rubens, Raphael oder Leonardo da Vinci. Sie gelten als die Meisterwerke der Kunst und gehören zum Kanon der Kunstgeschichte. Im Obergeschoss der Saal für flämische Malerei. Werke von Joost de Momper und Peter Paul Rubens. In einer Ecke ein Selbstporträt des Malers. Eine Szene im Freien. Mann und Frau nebeneinander. Rubens mit seiner ersten Frau Isabella Brandt. Er mit übereinander geschlagenen Beinen links im Bild. Sie etwas tiefer, sitzend oder kniend rechts von ihm. Die beiden halten sich an den Händen. Ihre opulenten Kleider nehmen fast den gesamten Raum des Bildes ein. Das Bild entstand 1609, 1610, unmittelbar nach der Rückkehr von Rubens aus Italien. das Spannende auch noch für die heutige Zeit ist eigentlich, dass wir es hier mit einem Statement zu tun haben. Die Kunsthistorikerin Miriam Neumeister. Denn das Auffallende ist, es ist ein Künstlerselbstporträt von einem Künstler, den wir noch in heutiger Zeit als berühmt, wichtig und Malerfürst sozusagen wahrnehmen, also auch als hochbedeutend für seine Zeit. Aber eigentlich, wenn wir uns vor das Bild stellen, finden wir nichts, was auf seine Profession, also die Malerei, hindeutet. Keine Staffelei, kein Bild, keine Palette, kein Pinsel, keine Farben. Stattdessen einen kostbar gekleideten Bürger zusammen mit seiner Frau sitzend in einer Landschaft und in der einen Hand hält er eine Stichwaffe, also einen Degen wahrscheinlich. Und das sagt für die damalige Zeit ganz, ganz viel aus. Denn man muss sich vergegenwärtigen, dass eigentlich die Künstler in dieser Zeit immer noch darum ringen, gesellschaftlich anerkannt zu sein. Also es gibt dieses System der Zünfte aus Mittelalter überliefert und eigentlich gehören die Maler eben diesem Zunftsystem an. Aber die möchten natürlich als Intellektuelle, als Gelehrte wahrgenommen werden. Und genau das macht Rubens mit diesem Bild. Und da ist ganz wichtig diese Pose der übereinandergeschlagenen Beine, die hier gezielt gesetzt ist, denn der Künstler zeigt, dass er Muße hat. Und das erklärt eben auch seine sehr komplexen Bilder, weil man hier erfahren kann, aha, das ist ein Künstler, der sich eben als gebildet versteht, der sich als bürgerlich versteht, also als Teil einer städtischen Gesellschaftsschicht, der Patrizierschicht und mit deutlichem Drang zu höheren, denn diese relativ dezent im Bild untergebrachte Waffe steht ihm eigentlich nach den Kleidungsordnungsregeln der damaligen Zeit nicht zu, denn er ist kein Adliger, kein Aristokrat. Später wird er das sein, aber im Grunde genommen greift er hier mit der Integration dieser Waffe eben diesen gesellschaftlichen Schritt voraus. Was macht für Sie ein bahnbrechendes Kunstwerk aus oder Kunstereignis aus? Was müsste das mit sich bringen und wie würde das konkret aussehen? Bahnbrechend ist, es klingt so, als müsste es die Welt verändern, aber ich glaube, Kunst oder ein Kunstwerk an sich, egal ob es jetzt was Haptisches ist oder nicht, kann eigentlich gar nicht global bahnbrechend sein, sondern eben nur für einen selber. Irgendwas, was mich mitmachen lässt oder wo ich mich beteiligen kann. Also jetzt auf keinen Fall irgendein Gegenstand, vor dem ich mich hinstelle und mir dann überlege, was er vielleicht bedeuten könnte. So eine Bedeutung kommt dann erst bei der Erfahrung. Wir sehen das von der Kunstgeschichte heute als bahnbrechend und neuartig, aufregend, vielleicht durchaus provokativ an. Es ist in der damaligen Zeit nicht unbedingt so wahrgenommen worden, weil es zum Teil eine logische Fortsetzung von Traditionen war. Und vor allen Dingen, was natürlich ein ganz wichtiger Grund ist, dass wir die Quellen nicht mehr haben. Im 19. Jahrhundert fängt es an mit Briefen, wir haben Zeitungen und so weiter. Das gibt's für das 17. Jahrhundert natürlich nicht. Und deswegen können wir die Bilder eigentlich nur aus unserem Wissen über die Zeit im Sinne eines bestimmten Kontextes urteilen. Irgendwas war schon immer neu. Das nächste große Ding. 3. Tafelmalerei. 8. bis 6. Jahrhundert vor Christus. Statt auf Wände malen Menschen plötzlich auch auf Holztafeln oder Leinwand. Himmel, Hölle und Madonnen. Ab jetzt auch transportabel. Man darf das Ganze nicht immer nur als eine geistige Entwicklung sehen, sondern es ist natürlich letztlich eine materielle mit dem späten 18. Jahrhundert, insbesondere wenn man das an ein bestimmtes Ereignis binden will, mit der Französischen Revolution, in der die alten Auftraggeber umgebracht werden, exiliert werden, also die Aristokratie, die Kirche entmachtet werden, das Königtum. Da werden die Künstler sozusagen ein Freiheitsgewinn auf der einen Seite, aber es ist auch ein Auftraggeberverlust. Das heißt, die Künstler müssen mit anderen Künstlern konkurrieren, sie müssen am Markt konkurrieren. Das heißt nicht, dass es nicht noch Auftragskunst gegeben hätte, aber das meiste ist doch dann Konkurrenz am freien Markt. Und in so einer Konkurrenz, das kennzeichnet eigentlich die gesamte Moderne, auch jenseits der Kunst, kann man sich nur dadurch durchsetzen, am Markt durchsetzen, dass man etwas anders macht als andere. Ich glaube, das ist eine Begründung, die zwar jetzt so ein bisschen bodenständig ist und ein bisschen sehr materialistisch daherkommt, aber die ein ganz wesentlicher Teil der ganzen Geschichte auch ist. Was denkst du gerade? Schließ dich an, dann siehst du es. Im gleichen Gedankenstrom schwimmen mit dem Mind Connector. Connect yourself to the stream of consciousness. Die Ölmalerei hat sicherlich im 15. Jahrhundert einiges zur Naturalisierung der Bildsprache beigetragen. Aber dass die Bildkunst eine politische Bedeutung kriegen konnte, die so weit ging, dass man glaubt, dass die ganze Reformation ohne sie nicht stattgefunden hätte, dann ist es natürlich die reproduzierende Kunst der Grafik, wie sie sich seit dem späten 15. Jahrhundert entwickelt. Und die es überhaupt erst ermöglicht, dass man größere Publikumsmengen ansprechen kann durch Duplikation und durch Reproduktion von Werken. Oder gucken Sie sich dann an, was die Lithografie im 19. Jahrhundert macht, die nicht einfach nur reproduzieren kann, sondern die auch sehr schnell reproduzieren kann und in sehr hohen Auflagen produzieren kann. Das bringt dann eine ganz andere Stellung in der Öffentlichkeit dieser Kunst auch mit. Irgendwas war schon immer neu. Das nächste große Ding. 4. Abenteuer, Schwank, Intrige. Menschen schreiben Bücher mit fiktiver Handlung. Auch erster Roman genannt. 1100 bis 1500. Nehmen wir die Einführung des Films, also zentral durch die Gebrüder Lumière und durch andere frühe Filmpioniere. Der Film-, Medien- und Theaterwissenschaftler Jörg von Brinken. Der Film hat sich relativ rasant weiterentwickelt. Der war wirklich eine neue Kunst. Eine ganz neue Kunstform, eine auf Technologie, auf technischer Reproduktion von analogen Bildern basierende Kunstform, die zum ersten Mal bewegte Bilder gezeigt hat. Also die Fotografie war ja schon bahnbrechend, dass man Dinge auf analogem Wege abbilden konnte. Und dann kommt jetzt dieser Film, der das Ganze noch in Bewegung versetzen kann. Das war eine unglaubliche Revolution, so kann man es sagen. 1895 wurde in Paris einer der ersten Filme der Filmgeschichte vorgeführt. L'arrivée d'entrain en gare de la Ciotat. Die Ankunft eines Zuges auf dem Bahnhof von La Ciotat. Der Film ist 50 Sekunden lang, schwarz-weiß, stumm. Am rechten Bildrand stehen wartende Passagiere auf dem Bahnsteig. Ein Kofferträger mit leerem Handkarren verlässt nach vorne hin den Bildrand. Die Kamera ist unbewegt. Dann fährt der Zug ein. Eine schwarze Dampflok mit vielen eleganten Passagierwaggons. Die Leute am Bahnsteig setzen sich in Bewegung. Die Damen raffen ihre Röcke. Die Herren tragen ihre Paketbündel in der Hand. Als der Zug zum Stillstand gekommen ist, werden die Türen geöffnet. Passagiere steigen aus. Die Wartenden machen Anstalten einzusteigen. Dann reißt der Film ab. Einer Legende nach hatte der Film eine solche Wucht, dass die Zuschauer scharenweise aus dem Vorführungssaal flohen, weil sie glaubten, der Zug könnte sie überfahren. Das stimmt sicher so nicht, aber was stimmt, ist wohl, dass die Leute sehr irritiert waren. Und es gibt mittlerweile die These eines prominenten Filmwissenschaftlers namens Tom Gunning, der gesagt hat, was die Menschen irritiert hat, wovor sie vielleicht auch Angst hatten, war nicht diese Illusion. Also die hatten keine Angst, überfahren zu werden. Nein, was sie so irritiert hat, war die Macht des Mediums Film. Die ersten Filme wurden auf Jahrmärkten gezeigt, in Zirkussen, Varietétheatern, in Gasthäusern und Hotels. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts wurden eigens für die Filmvorführung konzipierte Räume errichtet. Die ersten Kinos. Immer mehr Leute begeisterten sich für das neue Medium. Bela Ballas, es war ein berühmter Filmtheoretiker, der hat das Buch geschrieben, Der sichtbare Mensch oder die Kultur des Films. Und der hat im Jahre 1928 geschrieben, dass Mikroskop und Teleskop tolle Sachen sind, aber sie hätten nur unseren Gesichtssinn erweitert. Aber er schreibt, eine neue Kunst wäre wie ein neues Sinnesorgan. Und damit meinte er den Film. Der Film war in der Tat wie ein neues Sinnesorgan. Und Walter Benjamin schreibt so 8 Jahre später, dass also 1935, 36 in seiner Schrift das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit vom optisch Unbewussten, das die Kamera auf einmal entdeckt. Er schreibt zwar, er meint an dieser Stelle Fotografie, aber es gilt natürlich umso mehr für den Film. Das, was wir normalerweise nicht sehen, das kann durch den Film sichtbar gemacht werden. Zum Beispiel in Großaufnahmen, zum Beispiel in Zeitraffern oder in Zeitlupen oder wie auch immer. Ja? Also, und das ist eine interessante Sache. Es geht um mehr als um Kunst. Es geht um ein neues Leben, neue Wahrnehmungsmodalitäten, die den Film und die filmische Wahrnehmung weit überschreiten und übersteigen. Im Internet finden sich verschiedene Videos von Leuten, die gerade zum ersten Mal die Virtual Reality Brille Oculus Rift aufgesetzt haben, die 2013 vorgestellt wurde und deren Hersteller inzwischen zu Facebook gehört. Seit diesem Jahr liefert Oculus die Rift auch an Endverbraucher. Durch die Brille kann der Nutzer in einer 360-Grad-Erfahrung direkt in die über kleine Monitore angezeigte Szene eintauchen. etwa in einer Achterbahnfahrt, eine Höhle mit Monstern oder einen Flug über Manhattan. Die Reaktionen der Leute sind heftig. Die Brille verdeckt zwar das halbe Gesicht, aber man erkennt, dass sie wahlweise lachen oder erschrecken. Sie halten sich an der Wand fest oder weichen mit dem ganzen Körper aus. Ein drittes Auge im Gehirn in irgendeiner Weise zu affizieren, indem wir ganz tief in den Kopf des Menschen gehen und ihn eines Tages, und ich glaube, das wird kommen, verschalten mit dem Kunstwerk. Ich meine so Sachen wie die Taktilität eines Computerspiel-Controllers, die Oculus-Brillen, die einen in einen virtuellen Raum versetzen. All das sind schon Mittel und Devices, um den Menschen einzuschließen, ihm ein totales Erlebnis zu geben und ihm sicher auch neue Wahrnehmungen, auch Wahrnehmungen seiner selbst zu liefern. Aber die Erschließung der vielleicht bisher unerschlossenen Bezirke unseres Gehirns, das könnte ein Fluchtpunkt sein einer hochtechnologisierten Kunst. Die Frage wäre zu stellen, inwieweit das dann noch Kunst ist. Aber diese Frage hat sich immer gestellt. Irgendwas war schon immer neu. Das nächste große Ding. 5. Ein Ölgemälde mit besonderem Motiv. Hugo van der Hoes stellt die Geburt Christi in nächtlicher Finsternis dar. 1475. Zum ersten Mal wird die Nacht auf Leinwand gebannt. Das Kunstfeld war ja zunächst einmal, könnte man sagen, 200 Jahre lang eigentlich soziologisch gesprochen eine gesellschaftliche Nische, also ein Mikrokosmos, wenn man so will, der dadurch natürlich auch besonders interessant sein konnte, weil er dann ja auch bestimmte utopische Potenziale hatte. Aber mittlerweile ist es eben so, dass die Kunst eben nicht mehr nur eine Nische ist, sondern dass in vieler Hinsicht bestimmte Strukturmerkmale der Kunst, man könnte sagen, prägend für die Gesellschaft insgesamt geworden ist. Andreas Reckwitz, Professor für vergleichende Kultursoziologie an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt-Oder und Autor des Buches Die Erfindung der Kreativität zum Prozess gesellschaftlicher Ästhetisierung. Also dieses Verhältnis zwischen kreativen Leistung, kreativen Erfolg ist etwas, was natürlich das Kunstfeld von Anfang an geprägt hat und was jetzt eben für immer mehr Bereiche, auch innerhalb der Konsumgüterindustrie, dem Design und so weiter, innerhalb der Gesellschaft kennzeichnet wird. Wenn man sich mal das Programm der Avantgarde des frühen 20. Jahrhunderts anguckt, dann war es, die Kunst ins Leben wieder zurückzuführen. Das hat eine sehr positive Bedeutung, weil es natürlich der Kunst eine ungeheure Aufwertung auch verschafft, als eine Form der Erneuerung des Lebens auch. Aber wenn man es andersrum anguckt, heißt das natürlich auch, dass man Kunst und Leben nicht mehr so richtig unterscheiden kann. Und das führt dazu, dass man Kunstpraxis von anderen Praktiken des zeitgenössischen Lebens nicht mehr so richtig unterscheiden kann. Also ein Werbegrafiker, irgendein intelligenter Mann hat mal gesagt, der Michelangelo würde ja heute leben, dann wäre er Art Director geworden. Die Trennung zwischen Kunst und Nicht-Kunst ist eben wahnsinnig schwierig geworden. Und die Künstler spielen auch mit ihrer eigenen Nähe zu dieser Ununterscheidbarkeit, beziehungsweise andersrum spielen natürlich auch diejenigen, die sozusagen in der direkten kommerziellen Aktivität verhaftet sind, mit ihrem eigenen Künstlerimage beziehungsweise mit ihrer eigenen Tendenz hin zum Künstlerischen. Irgendwas war schon immer neu. Das nächste große Ding. 6. Eine Oper mit besonderem Ausmaß. Richard Wagner komponiert Der Ring des Nibelungen, 1848 bis 1874. Ein Gesamtkunstwerk wird lebendig und dauert 3,5 Tage. Zunächst einmal würde ich auch sagen, dass diese Orientierung an der Innovation und dann eben auch an der Kreation, also dieses radikale Regime des Neuen, das wir in der Moderne jetzt seit 200 Jahren erleben, das sich ja eher noch intensiviert hat in den letzten Jahrzehnten, dass das ja sogar auch neue Stützen gefunden hat. Die Entwicklung im Bereich der Medientechnologien, also der Medialisierung, sind natürlich in vieler Hinsicht auch ein extrem stützender Faktor für diese Radikalisierung des Regimes des Neuen. Also denn die Medien, das hatte ja schon vor einigen Jahrzehnten Niklas Luhmann festgestellt, enthalten strukturell eine Präferenz für das Neue, also die Massenmedien, also schon der Buchdruck, die Zeitungen, dann das Fernsehen und jetzt natürlich erst recht das Internet, also haben eine Präferenz für das Neue. Man will immer wieder neue Medienofferten haben, also die sich immer wieder sehr schnell ablösen. Und das haben wir natürlich mit der Digitalisierung in noch extremerer Form. Also diese Orientierung am immer wieder Neuen, an den immer wieder neuen Blogs, an den immer wieder neuen Angeboten im Internet und so weiter. Insofern sehe ich eigentlich erstmal Tendenzen, die sogar noch radikaler in diese Richtung Regime des Neuen gehen. Ich weiß, als ich in der Schule war, da haben irgendwie ganz viele Leute David Bowie so bewundert, weil das, was David Bowie als nächstes gemacht hat, war immer das nächste Ding und alle wollten bloß so sein und irgendwie sich wie David Bowie immer das nächste neue Ding ausdenken und er konnte es halt besser. Oder wie Miles Davis im Jazz, der wurde mal gefragt, was kommt denn als nächstes? Hat er gesagt, bitte Sie, ich habe dreimal den Jazz neu erfunden, das muss jetzt mal reichen, jetzt sind andere dran. Andreas Ammer, Autor, Fernsehproduzent, Hörspielmacher. Ich glaube, dass es wenige Gattungen gibt, wo so viele künstlerische Erfindungen gemacht wurden wie im Hörspiel. Also was es da gab von wir stehen in Ritterrüstungen im Studio bis zu Jandl, wir machen einzelne Silben, bis zu Collagen, bis zu wir machen es mit Musik oder jetzt wir machen es mit Internet. Da ist so viel möglich gewesen, dass auch die Spielart noch gar nicht wirklich so zu Ende gedacht. Da ist noch ganz viel drin, sage ich mal, einfach in diesem Medium, Radio und Klang. Der Song, der niemals abreißt. Stimme mit ein und erfülle die Welt mit Klang. Laute Laute und leise Töne, alles wird vorkommen. Singen und wachen an 365 Tagen im Jahr. In Grenemünde, im Bliesental und in Neuschwenk am Bodensee. Lässt sich denn das eigentlich sofort bestimmen, was große Kunst ist, was bahnbrechende Kunst ist, was das große Ding ist? Oder braucht es immer auch so einen zeitlichen Abstand, um sagen zu können, was wirklich innovativ, was neu war? Ja, ich glaube schon, dass es diesen zeitlichen Abstand auf jeden Fall braucht. Vor allem ist es auch so, dass so jede Zeit auch wieder im Rückblick neu beurteilt, was jetzt wirklich nicht nur neu, sondern auch noch wichtig dabei war. Der Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich. Wenn man es ein bisschen theoretischer beantworten wollte, Ihre Frage, könnte man darauf hinweisen, dass eigentlich über lange Zeit hinweg das Kriterium für die Bedeutung eines Künstlers war, wie viele Formen von Nachfolge erfindet. Also ob jemand etwas so Evidentes geschaffen hat, etwa durch einen neuen Stil, durch eine neue Ikonografie. Das andere, ob sie wollten oder nicht, die später kamen, daran anknüpfen mussten und insofern also diesem Künstler eine Wirkung verschafft haben. Das heißt, nach diesem Konzept ist es ohnehin erst im Rückblick möglich zu erkennen, wie innovativ, also auch wie verändernd etwas gewirkt hat. Und tatsächlich, oft ist das, was man nach 50, nach 100, nach 200 Jahren als besonders innovativ ansieht, ganz anderes als das, was die unmittelbaren Zeitgenossen als innovativ empfunden haben. Dieses Album war völlig erfolglos und hat sich erst im Lauf der Popgeschichte sozusagen herausgestellt als eines der wegweisenden Umbrüche der Popmusik. Der Musikjournalist Roderich Fabian über das 1967 erschienene Album The Velvet Underground and Nico, für das Lou Reed den Song Heroin geschrieben hat. Also oft sind die Leute auch noch nicht bereit dafür, es war einfach zu früh. Also 67, das war der Sommer der Liebe, da war gerade die Psychedelia, da waren die Beatles groß mit Sgt. Pepper und die Hippies in San Francisco, und für diesen roughen Sound und für diesen roughen Text, den Lou Reed da geschrieben hat, war die Welt nicht bereit. I don't know. Aber im Nachhinein muss man sagen, unglaubliche Umwälzung gewesen, dass jemand so offenherzig über den Gebrauch von harten Drogen singt, und zwar eben nicht so, wie man es heute machen müsste oder würde, warnend, sondern einfach beschreibt, was das ist, ein Heroinrausch. Und gepaart mit diesem Sound der Band, der sehr roh war und ungeschliffen, hat es eigentlich das vorausgenommen, was 10 Jahre später dann erst mit Punk und so weiter passiert ist. Unglaublich, wie das ganze Album natürlich, aber unglaublich wegweisender Song. Und im Nachhinein wird ja auch niemand mehr bestreiten, dass dieses erste Velvet Underground Album großartig war. Seiner Zeit voraus einfach. Irgendwas war schon immer neu. Das nächste große Ding. 7. Abstraktion statt Gegenständlichkeit. Hilma af Klint beginnt ihre Serie Malereien für den Tempel ab 1906. Die Geburtsstunde der abstrakten Malerei. Kraftwerks Autobahn von 1975. Das war das erste Mal, dass eine elektronische Platte in die Popcharts gekommen ist. Also auch als Single-Auskopplung. Es gibt dieses 18-Minuten-Stück Autobahn. Wir fahren, fahren, fahren. Alle kennen es. Es gab auch eine Single-Miniatur davon und die kam als Single Amerika auf Platz 1, weil man einfach gesagt hat, sowas habe ich noch nie gehört. Also unabhängig davon, dass sie Deutsch gesungen haben, war es rein artifizielle hergestellte Musik, ohne Instrumente im wahrsten Sinne. Synthesizer waren das Thema. Und das haben Kraftwerk sehr visionär eben auch platziert. Sich völlig entfernt von ihren Hippie-Wurzeln, das waren ja Musiker, die sehr konventionell angefangen haben, sich völlig entfernt haben, davon gesagt, wir können das Studio zum Instrument machen und eine neue Art von Popmusik, auch repetitiv. Also auch das war sozusagen natürlich wegweisend dann für elektronische Musik, die dann in den 90er Jahren eigentlich erst ihre Blüte hatte. Das war schon 75, Autobahn war weit vorn. Niemand hatte das erwartet, auch Kraftwerk selber nicht. Die sind sehr reich geworden damit und sehr seltsam auch. Und man muss sagen, aber steht damals, ich kann mich erinnern, weil ich das damals auch schon mitbekommen habe, 75, als das rauskam, stand es völlig singulär im Raum. Also zwischen der ganzen Popmusik, die sonst stattfand, kam auf einmal dieses Stück in seiner breiten Länge, impressionistisch ja im weitesten Sinne. Und ich fand das auch unglaublich, unerhört zu sagen, aber eben auch großartig. Und es wurde einfach so akzeptiert. Aber es waren natürlich auch die 70er Jahre, muss man sagen, wo vieles möglich war. Und wo viel experimentiert wurde in der Musik, wo auch alles sozusagen eine Chance hatte, einer größeren Öffentlichkeit zugänglich zu sein. Das ist heute anders, heute ist alles Nischen und man bedient nur seine Nische. Damals war es so, dass eben sowas auch möglich war und auf Platz 1 gehen konnte. Aber was richtig Neues, ein richtig neues, großes Ding in der Kunst, ist, glaube ich, schwierig. Es gab früher öfter Sachen, wo man sich gedacht hat, Mensch, das gab's noch nicht, das gab's noch nicht. Aber ich glaube, mittlerweile ist wirklich nahezu alles schon gemacht. Dazu ist auch immer eine Jugendbewegung nötig, die sich sozusagen einheitlich unter so ein Schild stellen kann, wo die Musik dann der Soundtrack dazu ist. Und die Jugendbewegungen sind halt auch irgendwie so eher mal als Mainstream der Minderheiten auseinandergedriftet sozusagen. Es gibt nicht mehr diese einheitliche Jugendbewegung, wo alle sozusagen für die Veränderung der Gesellschaft stehen, wo dann ein Soundtrack benötigt wird. Ich würde es aber trotzdem nicht ausschließen. Es gibt immer wieder Leute, irgendwann gibt es halt einen Johann Sebastian Bach oder einen Aphex Twin oder ein Kraftwerk-Modell, das wieder aufkommt und das alles umwirft. Irgendwas war schon immer neu. Das nächste große Ding. 8. Die große Stunde des Urinals. Marcel Duchamp erfindet das Ready-Made. 1917. Menschen versammeln sich in Galerien und bewundern Alltagsgegenstände. Das Vertrackte an der Kreativität, gerade im ökonomischen und beruflichen Bereich, ist ja, wer entscheidet denn, was kreativ ist? Oder wer entscheidet denn, wer kreativ ist? Also Kreativität ist ja nicht objektiv vorhanden. Es gibt eben immer den Markt, der entscheidet, ob etwas wirklich kreativ ist oder nicht. Also der zertifiziert, ob etwas kreativ ist oder nicht. Und dann kann es natürlich durchaus sein, dass kreative Leistungen erbracht wurden, aber diese werden nicht auf dem Markt als solche anerkannt. Wir haben ja eben gerade auf den Märkten für kulturelle Güter eben auch extreme Diskrepanzen im Markterfolg. Also denken Sie ganz klassisch an den Bereich der Kunst, ob das jetzt bildende Kunst ist oder Literatur oder Film oder Musik. Da haben Sie ja Riesendiskrepanzen zwischen den wenigen Superkreativen, wenn man so will, deren Leistungen sehr hoch gewertet werden, sehr hoch bewertet werden, die großen Aufmerksamkeitserfolg haben, und den vielen anderen, die durchaus auch ihre kreativen Leistungen erbringen, die aber dann die also auf der Schattenseite des Ruhms gewissermaßen sich bewegen. Und diese Diskrepanz zwischen kreativer Leistung und kreativer Erfolg ist etwas, was also gerade für Kreativitätsmärkte sehr kennzeichnend ist. Also was ich mir mal so vorstellen könnte, dass namhafte Künstler wie zum Beispiel Jeff Koons öffentlich ein Kunstwerk bauen, aber so, dass praktisch die Materialien dazu von den Menschen gebracht werden, Plastikmüll aus dem Haushalt, was nicht mehr gebraucht wird und so weiter. Und dann kleben die mit Heißklebepistolen oder was weiß ich, Kunstwerke, die dann zu hohen Preisen verkauft werden an Sammler. Und was mir daran gefällt, dass man dem Kunstbetrieb so ein bisschen den Spiegel vorhält und eben damit aufzeigt, dass man Schrott an die Leute zu hohen Preisen verkauft und es dann ja auch wirklich eigentlich Müll und Abfall ist, der aber von dem Künstler zu einem Kunstwerk gemacht wurde. Steinern und doch voller Kraft und Schnelligkeit. Skulpturen mit Eigenleben. Sie sind laut, gefährlich und unberechenbar. Lebendige Skulpturen im Kunstpark Ost. Jeder Besuch ein Abenteuer. Was große Kunst ist, das entscheidet sich gar nicht so ganz schnell. Das heißt, entscheidet jetzt hier auch nicht der Galerist oder der Sammler oder der Kritiker oder der Theoretiker. Das entscheidet sich so weit erst in der Summe all dieser Urteile auch über einen längeren Zeitraum. Was teure Kunst ist, das entscheidet sich unter Umständen dafür sehr schnell und das entscheidet sich vielleicht auch aufgrund des Einflusses von relativ wenigen Menschen. Also gerade wenn wir von bildender Kunst reden und von zeitgenössischer Kunst reden, dann kann es schon genügen, wenn ein Künstler einen sehr erfolgreichen Galeristen von seiner Arbeit überzeugen kann, der dann wiederum vielleicht zwei, drei besonders respektable, prominente Sammler überzeugen kann und vielleicht auch noch zwei, drei Kuratoren überzeugen kann. Das heißt, mit einer Handvoll Personen kann es gelingen, einem Künstler eine Aufmerksamkeit zu geben und auch eine gewisse erstmal Position auf dem Markt zu geben, sodass da also Erfolg garantiert ist. Irgendwas war schon immer neu. Das nächste große Ding. 9. Großes Rauschen und dann plötzlich Stimme. Das erste Hörspiel wird ausgestrahlt. Hans Fleschs, Zauberei auf dem Sender, 1924. Menschen versammeln sich vor Apparaten und lauschen Geschichten. Ist es denn vorstellbar, dass das ganz große nächste Ding an diesem Kunstbetrieb, wie wir ihn kennen, komplett vorbeigeht? Einfach die Mechanismen, die dieser Kunstbetrieb mit sich bringt, einfach ignoriert? Ja, das ist denkbar. Das ist vielleicht sogar relativ wahrscheinlich, meiner Einschätzung nach. Und auch hier, wenn man so einen Blick zurückwirft in die Geschichte, stellt man ja fest, dass so immer die jeweils herrschenden Bedingungen dazu tendieren, die Dinge auch erstmal zu begünstigen, die da gut reinpassen in dieses Schema. Und wenn also jetzt was völlig Neues kommt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es eben gar nicht in die bestehenden Mechanismen sich so gut einfügt. Also vielleicht auch eher von diesen Mechanismen noch abgewehrt, abgelehnt, abgestoßen wird oder da einfach durchfällt, auch durch so ein Aufmerksamkeitsraster. Und dass also das, was man dann irgendwann viel später wiederum als das große neue Ding identifizieren wird, ganz woanders seinen Ursprung nimmt. Man sieht ja jetzt 7 Hektar Gelände, ein Riesengelände, und über dieses Gelände spannen sich noch ganz viele Drähte. Und diese Architekten- und Designer-Crew hat eben ja so eine Art zukunftsträchtige Wohnkapseln gebastelt, sage ich jetzt mal. Die waren nicht unähnlich dem Nest einer Beutelmeise, also Prinzip Schaukel, aber mit so einer tropfenförmigen Hülle drumherum. Manche waren ganz schlicht, manche mit Holzlamellen, manche mit bunten Fäden durchwoben, andere wieder nur aus Transparentpapier auf so Holzstäbchen geklebt. Und die hat man dann sozusagen jeweils über diese Drahtseile geworfen. Vielleicht gehen wir einfach mal zu so einem Drahtseil hin. Man sieht jetzt hier einige von denen noch aufgehängt, so ein relativ dickes Stahlseil, schwarz. Also noch sind sie auch gespannt, zum Teil über den ganzen Platz. Halten die das wirklich? Das war tatsächlich nicht ganz ohne und die Leute hatten auch ein bisschen Bedenken, ob das halten wird, aber das hat wirklich sehr gut gehalten. Also Karabiner, ihrerseits Stahlseile mit so einer Fixierung, und dann konnte man tatsächlich, ja, in größere Dimension sah das ein bisschen aus wie aus so einem Gartenfest mit Lampions. Also die Wohnmeisen waren in welcher Höhe? Ja, ich würde mal so sagen, so 2 Meter Höhe ungefähr. In 2 Meter Höhe über dem ganzen Platz? Über dem ganzen Platz schwebten. Sinn war tatsächlich, die nicht von unten anzuschauen, sondern da drin zu sitzen. Also die hatten alle ein Sitzbrett. Deswegen hieß die Aktion auch Luft und Liebe, dass man einfach mal sein konnte in seinem kleinen eigenen Gehäuse mit Blick über die Stadt. Das ist ja in dieser Stadt nicht so häufig der Fall, dass man einen freien Blick hat. Und hier ist tatsächlich einer der wenigen Orte, wo man es noch genießen kann. Die Grundidee ist weniger eine Idee als eine Tatsache. nämlich dass es in dieser Stadt sehr wenig Wohnraum gibt und tatsächlich, wie ja alle Großstädte, auch in dieser Stadt das Leben immer teurer wird und sich eigentlich die Menschen, obwohl man kann schon gar nicht mehr sagen, dass hier Menschen leben, sondern es leben ja eigentlich nur noch Verdiener, ja? Geringverdiener, Besserverdiener und Topverdiener. Hier in der Gegend zum Beispiel gibt es eigentlich nur noch Topverdiener, das heißt ganz normale Menschen können sich ein Leben hier gar nicht mehr leisten. Und das ist tatsächlich der Hintergrund, vor dem diese Aktion stattgefunden hat. Also wie kann man, wie will man in dieser Stadt eigentlich noch leben und deshalb auch Luft und Liebe. Das klingt jetzt zuerst vielleicht mal so ein bisschen vorwurfsvoll, kann man ja auch so sarkastisch sagen, von was sollen wir hier eigentlich noch leben, nur noch Luft und Liebe. Aber so im Verlauf dieser Aktion hat sich eigentlich herausgestellt, es ist erstrebenswert, von Luft und Liebe zu leben. Und wenn die Leute runterkamen und hat gefragt, ja und, wie fühlen sie sich? Dann haben die meisten gesagt, leicht. Das ist ja eine sehr schöne Sache. Gab es eigentlich Reaktionen von der Stadt? Ja, das wurde natürlich, obwohl es nicht angemeldet war, sehr begrüßt, weil hier in dieser Stadt hat man längst den Wert von Subkultur und Streetart erkannt. Also das wird man mit offenen Armen begrüßt, egal welche politische Aussage dahinter steht. Da fühlt sich keiner irgendwie provoziert oder angegriffen. Das ist eine reine Image-Sache. Also deshalb haben natürlich wie immer alle Juhu geschrien und waren ganz begeistert und überlegen schon, ob man das nicht auch irgendwie in Zukunft mit einem Stadtwappen im Flyer sozusagen wiederholen könnte. Aber ich glaube nicht, dass die Macher daran irgendwelches Interesse haben. Als Psychologe beobachte ich, wenn man jetzt einmal die Kunstentwicklung der letzten 500 Jahre sieht, zwei parallel laufende Emanzipations-, man kann auch sagen Befreiungsbewegungen in der Kunst. Der Psychologe und Marktforscher Stefan Grünewald. Die eine Emanzipationsbewegung hängt damit zusammen, dass sich die Kunst immer stärker vom ursprünglichen Sujet befreit hat. Also die Kunst war Sachwalterin der Kirche. Es galt darum, biblische Szenen zu dramatisieren, das Publikum quasi mit diesen Stoffen vertraut zu machen. Es gab einen weltlichen Parallelzweig, da ging es um die wichtigen Schlachtszenarien, um Herrscherporträts und so weiter und so fort. Dann gab es eine Entwicklung, dass man sich von diesen Sujets wirklich gelöst hat, das Stillleben, die Landschaft an sich bis hin zu verrückten Alltagsszenen, denken Sie an Kirchner, wenn die Prostituierten am Straßenrand stehen, bis hin eine Wendung, wo es gar nicht mehr gegenständlich war, sondern wo man nur noch Rauten oder Quadrate abgebildet hat oder nur noch weiße oder farbige Flächen dramatisiert hat. Die zweite Entwicklung ist die Emanzipation vom Rahmen. Das heißt, das Kunstwerk spielte sich lange Zeit im Rahmen eines Bildes ab. Und irgendwann wurde dieser Rahmen überschritten. Es wurde ein Wirkungsraum errichtet, die Fluxusbewegung, Happening, Events beziehen das Publikum ein und die Gesamtinszenierung, der Moment, der dramatisiert wird, wird zu einem künstlerischen Ereignis. Wenn man diese beiden Entwicklungen sieht, könnte man postulieren, dass es eine weitere Immaterialisierung geben wird. Also beim Wirkungsraum gibt es ja noch einen Raum, es gibt Menschen. Das Kunstobjekt ist zwar zwischen diesen Menschen als Ad-hoc-Ereignis. Wenn wir das weiterdenken, können wir uns vorstellen, dass das Kunstereignis zu einem immateriellen, rein innerseelischen Phänomen wird. Schritt, Drehung, Sprung. Eine Choreografie für Bläser, Tänzer und Wirtschaftsingenieure. Auf dem Trapez und ohne doppelten Boden. Ballett global. In der Staatsoper München und in Berlin, Hamburg und Bremen. Im Hauptbahnhof Untergeschoss. Der Traum, könnte man postulieren, ist eigentlich das Urphänomen jeder Kunstentwicklung. Also, sagen wir mal, in dem Moment, wo die Menschen ihre Träume realisieren, indem sie anfangen, über ihre Träume hinaus zu dichten und zu fantasieren, sind sie in einer künstlerischen Produktion, die aber, wie gesagt, innerseelisch abläuft. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Kunstentwicklung zu diesem Urphänomen Traum zurückkehrt. Wir haben mittlerweile Technologien, die es vielleicht irgendwann mal möglich machen, dass diese halluzinatorische Traumproduktion, die wir in der Nacht haben, dass die dingfest gemacht wird. Dass wir irgendwann bildgebende Verfahren haben, die es uns erlauben, am Frühstückstisch uns unsere Träume wirklich bildhaft zu vergegenwärtigen. Irgendwas war schon immer neu. Das nächste große Ding, 10. 4 Minuten 33, Stille, 1952. Oder auch nicht Stille. John Cage komponiert ein dreisätziges Musikstück ohne Noten. Die einzige Anweisung? Tazet. Musik ohne Musik. Dann wäre ja eine Technologie, die das unterstützt, die sozusagen das, was nachts an Kunstproduktion in der Seele passiert, eigentlich ganz hoffnungsvoll. Diese Technologie wäre hoffnungsvoll, sie braucht aber letztendlich auch wieder einen Rezeptionsrahmen. Also der Traum kann seine ungenierte Kunstfertigkeit entfalten. Er kann uns mit dem Hässlichsten, aber auch mit dem Perversesten konfrontieren, weil wir insgeheim wissen, die Motorik ist stillgelegt, wir können nichts anrichten. Und selbst wenn wir im Traum unsere Widersacher ausstechen, wenn wir grandiose Verführer sind, das bleibt quasi halluzinatorisch. Von daher brauchen wir, sagen wir mal, einen Wirkungsraum, ähnlich wie im Kino, wo klar ist, wir müssen still sitzen, wir dürfen nicht laut reden. Das heißt, dieser Fesselungsvertrag ist eine psychologische Voraussetzung, um sich auf die verdrückten Drehungen, in die uns der Traum bringt, einzulassen. Weil, wenn dieser Rezeptionsrahmen nicht da ist, der Traum konfrontiert uns ja mit dem Verdrängten, mit dem, was wir uns eigentlich gar nicht ansehen wollen. Und da muss man natürlich gucken, wie viel ist zumutbar. Irgendwas war schon immer neu. Das nächste große Ding. 11. Die große Stunde von Synthesizer und Drumcomputer. 70er und 80er Jahre. Donna Summer singt zu repetitiven Elektrobeats. Techno kann kommen. Kunst ist immer und immer wieder vom Traum her gedacht worden, vom Träumen her gedacht worden. Zum Gehirn gehört ja nicht nur das reflektierende, rationale Denken. Zum Gehirn gehört genauso das Unbewusste, was in diesem Gehirn schlummert. Und dazu gehören natürlich auch zentral die Träume, also das Vorbewusste, das Unbewusste, Träume, Albträume und so weiter und so fort. Und ich sehe die Zeit kommen, wo das, was verkauft wird, vielleicht gedealt wird, die Träume anderer Menschen sind. Also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir dann die Gehirne von Menschen, böses Wort, anzapfen, vielleicht von Künstlern, die in diesem Metier arbeiten, die das wollen, die dann ihre Träume auf Bühnen, auf Leinwände oder in virtuelle Räume projizieren. Und wir wissen genau, ein wunderschöner Traum kann in einen Albtraum umschlagen, in einem Bruchteil einer Sekunde. Und umgekehrt geht das genauso. Wir würden also hier Erfahrungen machen. Und ich glaube, darum geht es. Kunst bietet immer Erfahrungen, die nachhaltig wirksam sind. Und wir könnten hier Erfahrungen machen, die weit über das bisher Erlebte hinausreichen. Die ganz klar auch die Menschen zueinander in eine neue Beziehung bringen würden. Wir leben im Zeitalter des gläsernen Menschen. Wir leben im Zeitalter von Gehirnscans, von neuronalen Scans. Wir leben im Zeitalter von NSA und Datenspionage und so weiter und so fort. Der Mensch wird immer durchsichtiger. Die Frage ist, ob das alles nur schlimm ist und alles nur schlecht ist oder ob man daraus wirklich was Utopisches gewinnen kann. Und der Ort, um utopische Dimensionen dessen freizulegen, es vielleicht verfügbar für alle zu machen, es zu demokratisieren, das könnte unter Umständen, wenn sie sich anstrengt, die Kunst sein. Sie hörten Das nächste große Ding. Kunstbetrachtungen aus der Zukunft von Annegret Arnold. Mit Andreas Ammer, Jörg von Brinken, Matthias Dell, Roderich Fabian, Stefan Grünewald, Lisa Holz, Hubertus Kohle, Markus Meyer, Miriam Neumeister, Andreas Reckwitz. Es sprachen Jonas Beck, Antje Hamer, Susanne Reuter und Glenn Golz. Ton und Technik Wolfgang Rixius, Ernst Hartmann und Angelika Bruchhaus. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Tina Klopp. Produktion Deutschlandfunk 2016.